Deutschland den deutschen Ausländer raus. Und aus der Masse halt das Wildapplaus. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Den deutschen Ausländer raus. Und aus der Masse halt das Bild Applaus. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Die multikriminelle Unterwelt wird beherrscht von dem Kanacken Geld. Und das Ende von der Geschichte. Stört das nicht. Und aus der Masse halt das Bild Applaus. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Und aus der Masse halt das Bild Applaus. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Den deutschen Ausländer raus. Und aus der Masse halt das Bild Applaus. Deutschland den deutschen Ausländer raus.